Hast du gemeutert? Deinen letzten Captain bestohlen? Oder willst du deinem Schiffer einen Kragen, wenn du auf See bist? Wie bist du denn sonst auf den Walfang verfallen? Das will ich wissen. Ich möchte dabei gewesen sein, Sir. Ich will was von der Welt sehen. Dabei gewesen sein? Na, viel Vergnügen. Hast du schon mal Captain Ahab gesehen? Wer ist das, Sir? Das habe ich mir gedacht. Ahab ist ja Captain. Ach, da bin ich im Irrtum. Ich dachte, ich spreche mit dem Captain. Du sprichst mit Captain Pilek, junger Mann. Ich habe mit Captain Bilger dafür zu sorgen, dass bei der Ausreise alles klar ist, inklusive Mannschaft. Wir haben Anteile an dem Schiff und sind die Makler hier. Doch was ich sagen wollte, wenn du wissen willst, wie es beim Walfang zugeht, na dann guck dir Ahab an, junger Mann. Dann siehst du, dass er nur ein Bein hat. Hat er das andere beim Walfang verloren? Verloren? Verschluckt ist es. Zerknackt, zerbissen von dem elendsten Ungeheuer von Potwal, der je ein Boot kaputtgeschlagen hat. Ach Gott. Das muss ein schlimmes Tier gewesen sein. Ja, mein junger Mann,